Kundgabe 6670. Empfangen durch Bertha Dudder am 15.10.1956. Anerkennen Jesu Christi und Nützen der Gnaden. Soll euer Erdenleben erfolgreich sein für die Ewigkeit, dann müsset ihr von den Gnaden Gebrauch machen, die der göttliche Erlöser Jesus Christus für euch am Kreuz erworben hat. Nehmet ihr diese Gnade nicht in Anspruch, dann ist es für euch unmöglich, jenen Reifegrad zu erlangen, der euch den Eintritt in das Lichtreich nach eurem Leibestode gewährleistet. Denn es fehlt euch an Kraft, weil ihr durch den einstigen Abfall von mir schwach und hilflos geworden seid, weil ihr der Macht dessen untersteht, der euch herabgezogen hat in die Tiefe. Ihr seid nun dieser Macht ausgeliefert und könnet aus eigener Kraft ihr keinen Widerstand leisten. Ihr habt auch einen zu schwachen Willen, der keine Lösung von jener Macht erstrebt. Aber ihr könnet mit Sicherheit Kraftzufuhr und Willensstärkung erfahren, wenn ihr euch an den einen wendet, der dafür gestorben ist, am Kreuz, um euch zu helfen, euch zu lösen von eurem Kerkermeister. Denn was euch mangelt, das hat er sich erworben für euch, weil er um eure Schwäche und Hilflosigkeit wusste und weil er die Macht des Gegners brechen wollte, weil er für euch das Lösegeld zahlen wollte durch seinen Tod am Kreuz und jener Gegner euch nicht mehr halten kann, wenn ihr von ihm frei werden wollet. Es ist alles getan worden für euch, dass es euch nun möglich ist, wieder zur Höhe zu gelangen. Ihr könnet auf Erden die Seelenreife erlangen, aber niemals ohne Jesus Christus. Von ihm müsset ihr euch zuvor erlösen lassen. Von ihm müsset ihr euch Kraft und Gnade erbitten, die ihr nun aber auch im Übermaß in Empfang nehmen dürfet, weil ihr das Verlangen habt, frei zu werden vom Feind eurer Seelen. Also müsstet ihr die Gnaden des Erlösungswerkes in Anspruch nehmen. Ihr müsstet bitten um Kraft und Stärkung des Willens den, der durch seinen Tod am Kreuz sich diesen Gnadenschatz erwarb. Wenn ihr diese Erde als Mensch betretet, hat mein Gegner noch Gewalt über euch. Und es geht im Erdenleben nur allein darum, ob ihr euren Willen von ihm ab und mir wieder zuwendet, was ihr jedoch nur dann unter Beweis stellet, wenn ihr Jesus Christus anerkennt, weil ich selbst mich in dem Menschen Jesus verkörpert habe, um meine Liebe für euch einzusetzen, dass ihr wieder zu mir zurückkehren könnet. Es ist also das Anerkennen Jesu Christi gleichbedeutend mit dem Anerkennen meiner selbst, den ihr einstens zurückwieset, also euch willensmäßig trenntet von mir. Diese große Sünde musste euch entkräften, denn meine Liebekraft konnte nicht mehr an euch wirksam werden durch euren Widerstand. Und will ich, dass ihr den Weg zu mir zurücklegt, dann muss ich euch zuvor Kraft vermitteln. Also ich muss euch etwas schenken, was ihr nicht zu beanspruchen habt. Ich muss euch Gnaden vermitteln, und diese wieder mussten erworben werden durch ein ungeheures Opfer, das die Liebe bringen wollte für euch. Und so muss unbedingt auch das Opfer anerkannt werden und somit auch der, der das Opfer gebracht hat. Der Mensch Jesus, den tiefste Liebe bewog, den gefesselten Seelen Hilfe zu bringen. Und in diesem Menschen Jesus habe ich selbst mich verkörpert, weil ich die Liebe bin von Ewigkeit. Wollet ihr also zurückkehren zu mir, wollet ihr euren Erdenweg mit Erfolg zurücklegen, so könnet ihr nimmermehr an dem göttlichen Erlöser Jesus Christus vorübergehen. Denn von ihm erst empfanget ihr die Kraft und Stärkung eures Willens, während ihr sonst schwach bleibet und euch niemals aus der Gewalt meines Gegners erlösen könnet. Es genügt nur der Anruf Jesu Christi, der beweiset, dass ihr ihn anerkennet. Und euch wird nun aus seinem unerschöpflichen Gnadenborn zufließen, was ihr benötigt, um wieder zum Licht zu gelangen, zur Kraft und zur Seligkeit. Aber ohne Jesus Christus lebet ihr euer Erdenleben vergeblich. Ihr bleibet in der Tiefe, denn ihr werdet festgehalten so lange, bis ihr selbst mich anrufet in Jesus Christus. Denn so lange ist euer Wille noch ihm zugewandt, der euch nicht freigibt, der aber keine Gewalt mehr über euch hat, so wie ihr euch dem göttlichen Erlöser übergebt, was auch Anerkennung meiner selbst ist und ihr nun auch die Erdenlebensprobe bestanden habt. Amen.